Bayern 2. Radiotexte. Mit Antonio Pellegrino. Luxus ist der Gebrauch, den man vom Reichtum und Gewerbe macht, um sich ein angenehmes Dasein zu verschaffen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der französische Philosoph Denis Diderot hat in seiner Enzyklopädie unter dem Stichwort Luxus diese Erkenntnis formuliert. Herzlich willkommen zu unserer Lesung am Dienstag. Nun wird man sich heute bei solchen wohlformulierten Aussagen fragen, welche Bedeutung sie für uns noch haben. Zweifel sind da durchaus angebracht und legitim. Diderot, ein Aufklärer, ein Mann des Siècle Lumière, was kann ihn wohl dazu veranlasst haben, sich über einen solchen moralisch fragwürdigen Begriff zu äußern? Denn Hand aufs Herz, Luxus bringt man immer mit einem extravaganten, ausschweifenden, möglicherweise auch dekadenten Lebenswandel in Verbindung, der wiederum einem Philosophen des 18. Jahrhunderts kaum zuzutrauen ist. Nachdem Diderot das Studium der Theologie an den Nagel hing, um sich lieber mit Literatur, Philosophie und Fremdsprachen zu beschäftigen, führte er in Paris ein unbeschwertes Dasein, heiratete gegen den Willen des Vaters eine mittellose Wäscheverkäuferin. Seinen Lebensunterhalt verdiente er mit Übersetzungen. Da er bereits die Geschichte der Griechen, ein medizinisches Lexikon und einen philosophischen Traktat von Shaftesbury aus dem Englischen übersetzt hatte, machte er sich an die Übersetzung der Cyclopedia von Ephraim Chambers. Aus der ursprünglich geplanten vierbändigen Ausgabe und nur für einen kleinen Leserkreis bestimmten Publikation wurde ein opulentes Œuvre, das bis heute zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur zählt. Die Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, entstanden zwischen 1751 und 1780, umfasst insgesamt 35 Bände. In seinem Artikel über Luxus gelangt der Homme de Lettres zu der Erkenntnis, dass Luxus weder zum sittlichen Verfall noch zur Genusssucht oder Verschwendung führe. Damit distanziert er sich von den Moralisten, die Pomp und die zur Schaustellung sämtlicher Luxussymbole auf Schärfste kritisierten. Die Enzyklopädie rief aber auch ganz andere ideologische Gegner auf den Plan. Kirchenfürsten, Gerichtspräsidenten und Universitätsprofessoren sahen in dem Gesamtwerk der führenden Intellektuellen jener Zeit eine Allianz, die den Umsturz der konstituierten Ordnung zur Folge haben würde. Die Phase des absolutistischen Regimes Ludwig des 14., des Roi Soleil, gehörte zwar der Vergangenheit an, da aber die bestehenden politischen Verhältnisse kaum auf eine Wende hoffen ließen, wuchs das Bedürfnis nach radikalen Reformen. Das Vorhaben der Enzyklopädisten, das bis dahin gesamte Sachwissen zu katalogisieren, sowie ihre illuministischen Schriften, unterstützten die Reformbestrebungen. Was zur Folge hatte, dass die Enzyklopädie als antiabsolutistisches und antiklerikales Werk immer mehr an Bedeutung gewann. Für Friedrich Engels gehörte die Enzyklopädie zu den Parteischriften ersten Ranges des 18. Jahrhunderts. Aber wie steht es nun mit dem Luxus? Gehört er in eine Parteischrift? Hören wir, wie Diderot, der heftige Dialektiker, wie Goethe ihn nannte, diesen Begriff definiert. Der Luxus hat als Hauptursache jene Unzufriedenheit mit unserem Zustand, jenen Wunsch nach einem besseren Leben, der in allen Menschen liegt und liegen muss. Er ist die Ursache ihrer Leidenschaften, ihrer Tugenden und ihrer Laster. Dieser Wunsch muss sie notwendig so weit bringen, den Reichtum zu lieben und zu erstreben. Deshalb zählt der Wunsch nach Bereicherung zu den Triebfedern jeder Regierung, die nicht auf Gleichheit und Gütergemeinschaft beruht. Doch der Hauptgegenstand dieses Wunsches muss der Luxus sein. Deshalb gibt es Luxus in allen Staaten, in allen Gesellschaften. Der Wilde hat seine Hängematte, die er für Tierfelle kauft. Der Europäer hat sein Sofa, sein Bett. Unsere Frauen legen rote Schminke auf und Brillanten an. Die Frauen in Florida legen blaue Schminke auf und Glasperlen an. Der Luxus war jederzeit ein Gegenstand der Klagen der Moralisten, die ihn eher mürrisch als einsichtig kritisierten. Und seit einiger Zeit ist er auch ein Gegenstand des Lobes für einige Politiker, die hauptsächlich als Kaufleute oder Angestellte, weniger aber als Philosophen und Staatsmänner über ihn gesprochen haben. Sie meinten, der Luxus trage zur Vermehrung der Bevölkerung bei. Italien war, laut Titus Livius, auf der höchsten Stufe der Größe und des Luxus der Römischen Republik nur halb so dicht bevölkert wie zu der Zeit, da es in kleine Republiken fast ohne Luxus und Gewerbe, Industrie zersplittert war. Sie meinten, der Luxus bereichere die Staaten. Es gibt wenige Staaten, in denen ein größerer Luxus herrscht als in Portugal. Und doch ist Portugal mit seinen Bodenschätzen, seiner günstigen Lage und seinen Kolonien weniger reich als Holland, das nicht die gleichen Vorteile besitzt und in dessen Sitten noch Genügsamkeit und Einfachheit herrschen. Sie meinten, der Luxus erleichtere den Umlauf des Geldes. Frankreich ist heute eine der Nationen, bei denen der größte Luxus herrscht, und man klagt dennoch mit Recht über den mangelhaften Umlauf des Geldes, das aus den Provinzen in die Hauptstadt fließt, ohne aus der Hauptstadt in gleichem Umfang in die Provinzen zurückzufließen. Sie meinten, der Luxus verfeinere die Sitten und verbreite die privaten Tugenden. In Japan gibt es viel Luxus. Aber die Sitten sind dort noch immer schrecklich. In Rom und Athen gab es zur Zeit der Armut mehr private Tugenden, mehr Wohltätigkeit und Menschlichkeit als zur Zeit des Luxus. Sie meinten, der Luxus begünstige die Fortschritte der Kenntnisse und der schönen Künste. Welche Fortschritte haben die schönen Künste und die Kenntnisse bei den Sybariten, den Lydiern und den Tonkinesen gemacht? Sie meinten, der Luxus vermehre die Macht der Nationen und das Glück der Staatsbürger. Die Lombardei und Flandern sind voll Luxus und reich an schönen Städten. Dennoch sind dort die Landleute reich und das Land überall bebaut und dicht bevölkert. In Spanien gibt es wenig Luxus, aber die Landwirtschaft wird dort vernachlässigt und die meisten nützlichen Künste sind dort unbekannt. Der Luxus, behaupten sie, führe zur Entvölkerung. Seit einem Jahrhundert nehmen in England der Luxus und die Bevölkerung im gleichen Verhältnis zu. Außerdem besitzt England die größten und am dichtesten bevölkerten Kolonien. Der Luxus, behaupten sie, schwäche den Mut. Unter dem Befehl des Marschalls Luxembourg, des Marschalls Villars und des Marschalls von Sachsen haben sich die Franzosen, bekanntlich das Volk mit dem größten Luxus, am mutigsten gezeigt. Der Luxus, behaupten sie, töte das Ehrgefühl und die Vaterlandsliebe. Um das Gegenteil zu beweisen, führe ich an, wie viel Sinn für Ehre und wie viel Luxus die Franzosen in den schönen Jahren Ludwigs des 14. hatten und was später aus ihnen geworden ist. Und hebe hervor, wie bezeichnend in der Gegenwart glühende Vaterlandsliebe, Begeisterung für die Tugend und Liebe zum Ruhm für die englische Nation sind. Ich will hier nicht alles Gute und Schlechte zusammentragen, was man über den Luxus gesagt hat, sondern ich beschränke mich auf das Wesentliche, sei es zum Lob oder zum Tadel, und auf den Beweis, dass die Geschichte beidem widerspricht. Die maßvollsten Philosophen, die gegen den Luxus schrieben, behaupteten, er schade den Staaten nur durch seine Ausartung. Und sie erblickten diese Ausartung in einer besonders großen Zahl seiner Gegenstände und seiner Mittel, das heißt in der Zahl und der Vervollkommnung der Künste zu einer Zeit der größten Fortschritte des Gewerbes, das ja die Völker an den Genuss zahlreicher Bequemlichkeiten und Vergnügen gewöhnt und sie ihnen notwendig macht. Kurz, diese Philosophen sahen die Gefahren des Luxus nur bei den reichsten und aufgeklärtesten Nationen. Doch anderen Philosophen, die mehr Logik und Temperament zeigten als diese maßvollen Männer, fiel es nicht schwer zu beweisen, dass der Luxus gerade bei den armen und beinahe barbarischen Völkern am verderblichsten gewirkt habe. Schritt für Schritt wollte man also den Menschen, um ihm die Übel des Luxus zu ersparen, in die Wälder und in einen gewissen Urzustand zurückversetzen den es nie gegeben hat und überhaupt nicht geben kann. Die Verteidiger des Luxus fanden bisher noch keine treffende Erwiderung für diejenigen, die den Lauf der Ereignisse, den Aufstieg und den Niedergang der Reiche verfolgten und dabei feststellten, dass mit dem Aufstieg der Völker sich Schritt für Schritt der Luxus steigerte und dass dann die Sitten verdarben, die Reiche nach und nach geschwächt wurden, verfielen und untergingen. Wir haben die Beispiele der Ägypter, der Perser, der Griechen, der Römer, der Araber, der Chinesen und so weiter, bei denen der Luxus in derselben Zeit anstieg, in der sie an Größe zunahmen. Dagegen verloren sie seit dem Zeitpunkt ihres größten Luxus unaufhörlich an Tugend und Macht. Diese Beispiele für die Gefahren des Luxus haben eine stärkere Beweiskraft als die Vernunftgründe seiner Verteidiger. Darum ist heute die Meinung allgemein verbreitet, dass der Luxus notwendig sei, um die Völker aus ihrer Ohnmacht und Unwissenheit herauszuziehen und ihnen die Stärke, die Festigkeit und den Reichtum zu geben, die sie über andere Völker erheben. Dieser Luxus müsse immer weiter wachsen, um die Künste, das Gewerbe, Industrie und den Handel zu fördern und die Völker zu jenem Reifepunkt zu führen, auf den notwendig ihre Vergreisung und schließlich ihr Untergang folgen. Diese Meinung herrscht fast überall. Warum hat keiner jener Philosophen und Politiker, die den Luxus zum Gegenstand ihrer Spekulationen gemacht haben, sich gesagt, in den Anfängen der Völker hängt man mehr an den Prinzipien der Regierung und muss man mehr an ihnen hängen? In den entstehenden Gesellschaften sind alle Gesetze und Verordnungen den Mitgliedern der Gesellschaft teuer, wenn diese auf Freiheit gegründet ist. Ist sie nicht auf Freiheit gegründet, so werden alle Gesetze und Verordnungen durch die Kraft des Gesetzgebers gestützt, solange sich seine Absichten nicht ändern und seine Mittel weder an Wirksamkeit noch an Zahl abnehmen. Kurz, das persönliche Interesse jedes Staatsbürgers, jenes Interesse, das fast überall das allgemeine Interesse bekämpft und unaufhörlich danach trachtet, sich von ihm zu trennen, hat anfangs weniger Zeit und weniger Mittel, um es erfolgreich zu bekämpfen, geht also mehr in diesem auf. Folglich müssen in den entstehenden Gesellschaften auch der patriotische Geist, die guten Sitten und die Tugenden in stärkerem Maße bestehen als in den alten Gesellschaften. Aber am Anfang der Völker machen Vernunft, Geist und Gewerbe geringere Fortschritte. Da gibt es weniger Reichtum, weniger Künste, weniger Luxus, weniger Möglichkeit, sich durch fremde Arbeit ein angenehmes Dasein zu verschaffen. Da herrscht notwendig auch Armut und Einfachheit. Wie es in der Natur der Menschen und der Dinge liegt, dass die Regierungen mit der Zeit entarten, so liegt es auch in der Natur der Menschen und Dinge, dass mit der Zeit die Staaten reicher, die Künste vollkommener und der Luxus größer werden. Hat man also nicht im Verhältnis von Ursache und Wirkung das gesehen, was gar nicht im Verhältnis von Ursache und Wirkung steht, sondern sich auf einem Weg zusammenfindet und auf ihm fast im gleichen Schritt weitergeht? Hat das persönliche Interesse, obgleich es nicht sofort in Verlangen nach Reichtum und Sucht nach Vergnügen, kurz in diese zum Luxus führenden Leidenschaften umgeschlagen ist, nicht abwechselnd die Richter, den Herrscher und das Volk zu Änderungen der Staatsverfassung veranlasst, die den Staat untergraben haben? Oder haben das persönliche Interesse, die Gewohnheit und die Vorurteile vielleicht Änderungen verhindert, welche die Umstände notwendig gemacht hatten? Treten nicht schließlich in der Verfassung und in der Verwaltung immer Fehler und Mängel auf, die dann, ganz unabhängig vom Luxus, zur Entartung der Regierungen und zum Verfall der Reiche führen? Die alten Perser, so arm und tugendhaft unter Cyrus, eroberten Asien, nahmen asiatischen Luxus an und wurden verdorben. Aber wurden sie verdorben, weil sie Asien eroberten oder weil sie asiatischen Luxus annahmen? Führte die Ausdehnung ihrer Herrschaft nicht notwendig zur Änderung ihrer Sitten? Konnte in einem Reich von solcher Ausdehnung eine gute Ordnung oder überhaupt irgendeine Ordnung bestehen? Musste Persien nicht in den Abgrund des Despotismus stürzen? Warum muss man denn überall, wo man den Despotismus sieht, nach anderen Ursachen der Entartung suchen? Der Despotismus bedeutet die Willkürherrschaft eines Einzelnen über die Mehrheit mit Hilfe einer Minderheit. Aber der Despot kann zur Willkürherrschaft erst gelangen, nachdem er diese Minderheit verdorben hat. Das Beispiel des alten Rom, das von den Kritikern des Luxus so zuversichtlich angeführt wird, könnte mich ebenso wenig in Verlegenheit bringen. Ich würde doch bemerken, dass anfangs die Tugenden Roms, die Stärke und die Einfachheit seiner Sitten aus seiner Regierungsweise und seiner Lage hervorgingen. Diese Regierungsweise musste den Römern aber auch Unruhe und Aufruhr bringen. Sie machte für sie den Krieg notwendig. Und der Krieg erhielt in ihnen die Stärke der Sitten und die glühende Vaterlandsliebe. Ich würde ferner bemerken, dass zu der Zeit, da Karneades nach Rom kam und die Bildwerke aus Korinth und Athen dorthin gebracht wurden, in Rom zwei Parteien entstanden und dass eine von ihnen die andere unterjochen musste, sobald der Staat nichts mehr von außen zu befürchten hatte. Schließlich würde ich bemerken, dass in diesem riesigen Reich der Sieg der einen Partei notwendig zum Despotismus oder zur Anarchie führen musste. Auch wenn Rom nie den Luxus, die Schätze Antiochiens und Karthagos, die Philosophen und Meisterwerke Griechenlands kennengelernt hätte, wäre die Römische Republik, die nur zu unaufhörlicher Vergrößerung geschaffen war, auf dem Höhepunkt ihrer Größe zu Fall gekommen. Wenn man nun, um mir die Gefahren des Luxus zu beweisen, gegen mich anführte, dass Asien in Luxus, Elend und Lastern untergegangen sei, so würde ich wahrscheinlich verlangen, dass man mir in Asien, mit Ausnahme Chinas, wenigstens ein Land zeige, in dem sich die Regierung um die Sitten und das Glück der Mehrheit ihrer Untertanen kümmerte. Ebenso wenig würde ich in Verlegenheit geraten, wenn diejenigen, die beweisen wollen, dass der Luxus die Sitten verdirbt und den Mut schwächt, mich auf das heutige Italien hinwiesen, das bekanntlich im Luxus lebt und wahrhaftig nicht kriegerisch ist. Ich würde ihnen antworten: Sieht man vom kriegerischen Geist ab, der nicht zum Charakter der Italiener passt, dann ist ihr Charakter wohl ebenso wertvoll wie der anderer Nationen. Nirgends findet ihr mehr Menschlichkeit und Wohltätigkeit. Nirgends ist die Gesellschaft so reizvoll wie in Italien. Nirgends pflegt man die privaten Tugenden mehr. Ich würde ferner sagen, Italien, das teilweise unter der Autorität eines nur den Frieden predigenden Klerus und teilweise unter der Autorität einer republikanischen Regierung lebt, die nur auf Ruhe bedacht ist, kann gar nicht kriegerisch sein. Es würde ihm auch nichts nützen, wenn es kriegerisch wäre. Menschen und Völker haben aber nur selten Tugenden, die für sie unnütz sind. Da Italien nicht unter einer einzigen Regierung vereinigt ist und zwischen vier Großmächten, der Türkei, Österreich, Frankreich und Spanien liegt, so könnte es letztlich, wie immer seine Sitten auch wären, keiner dieser Mächte widerstehen. Es darf sich also nur um Zivilgesetze, innere Ordnung, Künste und all das kümmern, was das Leben friedlich und angenehm machen kann. Nicht der Luxus, würde ich zum Schluss sagen, sondern die Lage und der Charakter der Regierungen schließen in Italien harte Sitten und kriegerische Tugenden aus. In den Radiotexten am Dienstag hören wir aus Diderots Enzyklopädie den Artikel über Luxus, gelesen von Gerd Heidenreich. Nachdem ich festgestellt habe, dass die Leidenschaften, die den Luxus anregen und der Luxus selbst, von Vorteil für die Bevölkerungszunahme und für den Reichtum der Staaten sein können, sehe ich nicht ein, warum dieser Luxus und diese Leidenschaften schädlich für die Sitten sein sollen. Ich kann mir indessen nicht verheimlichen, dass es in einigen Weltteilen Nationen gibt, die den größten Handel und den größten Luxus haben und doch täglich an Bevölkerung und Gesittung verlieren. Wenn es Regierungen auf der Grundlage der völligen Gleichheit und Einheitlichkeit der Sitten, der Lebensweise und des Standes aller Staatsbürger gäbe, dann könnte unter ihnen der Wunsch, sich zu bereichern, gewiss nicht unschädlich sein. Jeder, der dort den Wunsch hätte, sich ein besseres Los zu verschaffen als seine Mitbürger, würde schon aufgehört haben, die Gesetze seines Landes zu lieben und die Tugend in seinem Herzen zu bewahren. Doch unter den heutigen Regierungen, unter denen die Verfassung des Staates und Zivilgesetze das Eigentum fördern und sichern, in unseren großen Staaten, die des Reichtums bedürfen, um ihre Größe und ihre Macht aufrechtzuerhalten, Da scheint jeder, der arbeitet, um reicher zu werden, ein nützlicher Mensch für den Staat. Und jeder Reiche, der genießen will, ein vernünftiger Mensch zu sein. Wie sollte man also begreifen, dass Staatsbürger durch den Versuch, sich zu bereichern und ihren Reichtum zu genießen, zuweilen den Staat zugrunde richten und die Sitten verderben? Um dieses Problem zu lösen, muss man sich die Hauptzwecke der Regierungen in Erinnerung rufen. Sie sollen das Eigentum jedes Staatsbürgers sichern. Da sie aber auf die Erhaltung des Ganzen und die Vorteile der Mehrheit abzielen, obgleich sie in den Staatsbürgern die Liebe zum Eigentum, den Wunsch nach Vermehrung des Eigentums und den Wunsch nach Genuss des Eigentums erhalten, ja sogar fördern, müssen sie in ihnen auch den Geist der Gemeinschaft und den patriotischen Geist erhalten und fördern. Sie müssen auf die Art und Weise achten, wie sich die Staatsbürger bereichern wollen, und ebenso auf die Art und Weise, wie sie genießen dürfen. Die Mittel zur Bereicherung müssen zum Reichtum des Staates beitragen, und die Art und Weise des Genusses muss dem Staate nützen. Jedes Eigentum soll der Gemeinschaft dienen. Das Wohl keines Standes darf dem Wohl irgendeines anderen geopfert werden. Kurz, der Luxus und die Leidenschaften, die zum Luxus führen, müssen dem Geist der Gemeinschaft und dem Wohl der Gemeinschaft untergeordnet sein. Die Leidenschaften, die zum Luxus führen, sind nicht die einzigen, die die Staatsbürger haben müssen. Mit ihnen müssen sich andere verbinden: Strebsamkeit, Ruhmesliebe, Ehrgefühl. Alle diese Leidenschaften müssen dem Geist der Gemeinschaft untergeordnet sein. Nur er hält sie in Ordnung. Ohne ihn würden sie zu häufigen Ungerechtigkeiten führen und verheerend wirken. Keine dieser Leidenschaften darf die anderen verdrängen, sondern alle müssen sich die Waage halten. Wenn einmal der Luxus diese Leidenschaften ausgelöscht hätte, so würde er schädlich und verderblich geworden sein, und dann hätte er keine Beziehung mehr zum Geist der Gemeinschaft. Diesem Geist bleibt der Luxus aber nur so lange untergeordnet, wie ihn die Verwaltung nicht von diesem Geist unabhängig macht, und auch dies nur, sofern in einem Lande, in dem es Reichtum, Gewerbe und Luxus gibt, die Verwaltung nicht schon selbst den Geist der Gemeinschaft ausgelöscht hat. Kurz, wo immer ich den Luxus entartet finde, wo immer ich sehe, dass der Wunsch nach Reichtum und seine Verwendung im Widerspruch zu den guten Sitten und zum Wohl des Staates stehen, da werde ich sagen, dass der Geist der Gemeinschaft, diese notwendige Grundlage für die Wirksamkeit aller Triebkräfte der Gesellschaft, durch Fehler der Regierung vernichtet worden ist. Ich werde ferner sagen, dass der Luxus, der unter einer guten Verwaltung nützlich ist, nur durch die Unkenntnis oder den schlechten Willen der Verwaltungsbeamten gefährlich werden kann. Und werde den Luxus sowohl in den Ländern prüfen, in denen noch Ordnung herrscht, als auch in den Ländern, in denen sie sich auflöst. Ich sehe zuerst, wie in Italien unter den ersten Kaisern die Landwirtschaft vernachlässigt wird. Wie alle Provinzen dieses Zentrums des Römischen Reiches mit Gärten, Landhäusern, Hainen, Alleen bedeckt sind. Und sage mir, dass vor dem Verlust der Freiheit und dem Sturz der Staatsverfassung die führenden Senatoren, da sie noch von Vaterlandsliebe beseelt, auf die Stärkung der Macht bedacht und um die Vermehrung der Bevölkerung besorgt waren, nicht das Erbgut des Landmanns gekauft hätten, um daraus einen Gegenstand des Luxus zu machen. Und dass sie auch nicht ihre dem Nutzen dienenden Gutshöfe in Lusthäuser verwandelt hätten. Dann richte ich meine Augen auf die Königreiche, in denen der größte Luxus herrscht und das Land zur Wüste wird. Aber bevor ich dieses Unglück auf den Luxus der Städte zurückführe, frage ich mich, wie sich die Verwaltungsbeamten dieser Königreiche verhalten haben, und sehe, dass die Entvölkerung, die man auf den Luxus zurückführt, und der Missbrauch des Luxus aus diesem Verhalten herzuleiten sind. Wenn man in diesen Ländern die Landbewohner mit Abgaben und Frondiensten überlastet hat, wenn der Missbrauch einer rechtmäßigen Autorität sie oft in Unruhe und in Erniedrigung gehalten hat, wenn Monopole den Absatz ihrer Erzeugnisse gehemmt haben, wenn man solche Fehler und andere, von denen ich nicht sprechen will, begangen hat, so musste ein Teil der Landbewohner in die Städte abwandern, um dort Unterhalt zu suchen. Dort fanden diese Unglücklichen den Luxus vor und konnten nur deshalb, weil sie in seinen Dienst traten, in ihrem Vaterlande weiterleben. Durch die Beschäftigung der Landbewohner in den Städten verzögerte der Luxus aber nur die Entvölkerung des Staates. Ich sage verzögerte, nicht aber verhinderte, weil Heiraten auf dem verelendeten Lande selten sind noch seltener aber in der Schicht von Menschen, die vom Lande in die Städte flüchten. Sie ziehen in die Stadt, um im Luxusgewerbe arbeiten zu lernen und brauchen ziemlich lange, bis sie in der Lage sind, durch ihre Arbeit den Lebensunterhalt einer Familie zu gewährleisten. Sie lassen die Augenblicke vorübergehen, in denen die Natur gebieterisch zur Vereinigung der Geschlechter auffordert, und ihre Ungebundenheit trägt dazu bei, sie von einer rechtmäßigen Ehe abzuhalten. Diejenigen, die den Entschluss fassen, in die Dienste eines Herrn zu treten, sind immer in einer unsicheren Lage. Sie haben weder die Zeit noch den Willen zu heiraten. Wenn einer von ihnen aber eine Werkstatt gründet, so ist er auf den Luxus und die Freigebigkeit des Wohlhabenden angewiesen. Die Unterdrückung der Landbevölkerung genügt schon, um zu jener äußerst ungleichen Verteilung des Reichtums zu führen, auf die man die Entstehung des Luxus zurückführt, obgleich doch im Gegenteil nur der Luxus ein gewisses Gleichgewicht zwischen den Vermögen herstellen kann. Der unterdrückte Bauer hört auf, Eigentümer zu sein. Er verkauft das Grundstück seiner Väter an den Herrn, in dessen Dienste er getreten ist. Und so gehen alle Güter des Staates unmerklich in eine kleinere Anzahl von Händen über. In einem Land, in dem die Regierung in so große Irrtümer verfällt, bedarf es nicht des Luxus, um die Vaterlandsliebe auszulöschen oder dem unglücklichen Staatsbürger das Vaterland verhasst zu machen. Der eine erzählt dem anderen, dass den Regierenden nichts am Vaterland liege, und so liebt schließlich niemand mehr sein Vaterland mit echter Leidenschaft. Es gibt Länder, in denen die Regierung noch weitere Maßnahmen ergriffen hat, um die ungleiche Verteilung des Reichtums zu fördern, und in denen man ausschließliche Privilegien vergeben hat und noch immer vergibt, sei es an Unternehmer verschiedener Manufakturen, sei es an gewisse Staatsbürger, um Kolonien auszubeuten, oder auch an gewisse Kompanien, um einen einträglichen Monopolhandel zu treiben. In anderen Ländern hat man zu diesen Fehlern den weiteren Fehler hinzugefügt, die Ämter der Finanzverwaltung äußerst lukrativ zu machen, obwohl sie nur Ehrenämter sein sollten. Alle diese Maßnahmen haben zur Entstehung von verwerflichen, das heißt allzu schnell anwachsenden Vermögen geführt. Wenn die Bevorzugten, die sich solche Vermögen geschaffen haben, nicht in der Hauptstadt gewohnt hätten, bevor sie reich wurden, so wären sie später in dieses Zentrum der Macht und des Vergnügens gezogen. Solche Menschen haben nur noch den Wunsch nach Ansehen und Genuss und suchen beides in der Hauptstadt. Man kann sich vorstellen, wohin die Ansammlung so vieler Wohlhabender in demselben Ort schließlich führen muss. In der Gesellschaft vergleichen sich die Menschen fortwährend miteinander. Sie trachten unablässig danach, die Idee von der eigenen Überlegenheit zu festigen. Zuerst in den eigenen Augen, dann aber auch in den Augen der anderen. Unter Menschen, die ein gleichartiges Verdienst haben, wird diese Rivalität besonders lebhaft. Nun können sich aber nur bei einer Regierungsweise, die den Reichtum nutzlos gemacht hat, die Menschen keinerlei Verdienst aus ihrem Reichtum machen. Sobald sie sich ein Verdienst aus ihm machen, müssen sie sich bemühen, reich zu erscheinen. Also muss in allen Ständen eine Verschwendung eintreten, die über das Vermögen jedes Einzelnen und den sogenannten statthaften Luxus hinausgeht. Ohne ungeheuren Überfluss hält sich nun jeder Stand für verelendet. Es ist festzustellen, dass fast überall in Europa der Wetteifer, reich zu erscheinen, und die Einschätzung nach dem Reichtum notwendig aufgekommen sind. Ganz unabhängig von den durchaus natürlichen Ursachen, von denen ich soeben gesprochen habe. Eine der Wirkungen des Einflusses der Reichen, wenn der Reichtum ungleich verteilt ist, eine Wirkung des verschwenderischen Gebrauches des Reichtums, eine Wirkung des Bedürfnisses nach Reichen, nach der Autorität, die sie besitzen, und nach den Annehmlichkeiten ihrer Gesellschaft, eine Wirkung von alledem, ist die Verwischung der Rangunterschiede, von der ich schon kurz gesprochen habe. Die Haltung, das Benehmen und die Würde jedes Standes, die mehr als man glaubt zur Erhaltung des Geistes jedes Standes beitragen, gehen also verloren. Wenn man nicht mehr auf die Kennzeichen seines Ranges hält, hängt man nicht mehr an der allgemeinen Ordnung. Das heißt, Sobald ein Mensch nicht mehr daran denkt, die Pflichten seines Standes zu erfüllen, vernachlässigt er sein Äußeres, seine Haltung und seine Umgangsformen, die den anderen und ihm selbst die Idee solcher Pflichten in Erinnerung rufen könnten. Zudem kann man die Menge weder durch Vernunftschlüsse noch durch Begriffserklärungen lenken. Man muss Eindruck auf ihre Sinne machen und ihr den Herrscher, die Großen, die Richter, die Geistlichen durch deutliche Merkmale kenntlich machen. Ihr Äußeres muss Macht, Güte, Feierlichkeit, Heiligkeit ausdrücken. Also das, was den Mann einer bestimmten Klasse, den mit einer bestimmten Würde bekleideten Staatsbürger, ausmacht oder ausmachen sollte. Die falsche Anwendung des Reichtums, eine Anwendung, die dem Richter zur Kutsche eines Junkers, dem Krieger zum Flitter der Verweichlichung und künstlichen Zierat, dem Priester zu Pomp der Verschwendungssucht, dem einfachen Staatsbürger zu einem großartigen Gefolge verhelfen würde, müsste also in der Menge den Eindruck abschwächen, den die Gegenwart der Männer, die dazu bestimmt sind, sie zu lenken, auf sie machen soll. Mit dem guten Benehmen jedes Standes würde schließlich auch die letzte Spur der allgemeinen Ordnung verschwinden. Nichts könnte dann die Reichen noch an Pflichten mahnen. Alles würde sie zum Genuss verlocken. Nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit muss also die Üblichkeit großer Reichtümer in Widerspruch mit der guten Ordnung und den guten Sitten geraten. Sobald der Reichtum ohne Arbeit oder durch Missbrauch erworben wird, geben sich diejenigen, die soeben reich geworden sind, unbedenklich dem Genuss eines schnell errafften Vermögens hin und gewöhnen sich vor allem an das Nichtstun und das Verlangen nach seichten Vergnügen. Da sie den meisten Mitbürgern, denen sie ungerechterweise vorgezogen worden sind und deren Aufstieg sie verhindert haben, verhasst sind, machen sie nicht einmal den Versuch, sich von ihnen das zu verschaffen, was sie von ihnen nicht erwarten können, Achtung und Wohlwollen. Besonders verhasst sind die ungeheuren Vermögen der Monopolbesitzer, Verwaltungsbeamten und Steuereinnehmer, weil solche Vermögen am meisten zu allerlei Missbräuchen verleiten. In mehreren Ländern Europas gibt es eine Art Eigentum, die vom Eigentümer weder irgendeine ökonomische Sorgfalt noch irgendeine Pflege verlangt. Ich meine die Staatsanleihen. Und ein derartiges Vermögen erscheint auch sehr geeignet, in den großen Städten jene Ausschweifungen zu vermehren, die notwendige Wirkungen eines übermäßigen, mit Nichtstun verbundenen Reichtums sind. Aus solchen Missbräuchen, aus solchen Fehlern und aus einem solchen Stand der Dinge bei den Völkern ist leicht zu ersehen, welchen Charakter der Luxus annehmen muss und welchen Charakter auch die verschiedenen Stände eines Volkes annehmen müssen. Die Gesetze, die unter einer wohlgeregelten Regierung die Sicherheit aller gewährleisten, bedeuten bei einer Regierungsweise, bei der die Menge unter Bedrückung seufzt, nur eine Schranke, die der Mehrheit jede Hoffnung auf einen besseren Zustand nimmt. Also muss sie eher noch größere Willkür wünschen als Wiederherstellung der Ordnung. Wie das Volk, so die anderen Klassen. Der Stand in der Mitte zwischen dem Volk und den Großen, jener Stand, der sich aus den Hauptvertretern des Luxusgewerbes, den Finanz- und Kaufleuten und fast allen denjenigen zusammensetzt, die den zweiten Platz in der Gesellschaft einnehmen, arbeitet unaufhörlich, um von einem bescheidenen Vermögen zu einem größeren zu gelangen. List und Betrug sind dabei oft seine Mittel. Wenn die Gewohnheit der rechtschaffenen Gesinnung, aber die Begehrlichkeit und die zügellose Vorliebe für sogenannte Vergnügen nicht mehr in den richtigen Grenzen hält, wenn nicht mehr eine gute öffentliche Ordnung und gutes Beispiel den Menschen Achtung vor der Rechtschaffenheit und Liebe zu ihr einflößen, dann sieht man im zweiten Stand gewöhnlich die Laster des ersten und des letzten vereinigt. Die Großen dagegen, reich ohne Pflichten und ausgezeichnet ohne Beschäftigung, haben keinen anderen Antrieb als die Flucht vor der Langeweile, die freilich keine Genüsse verschafft, sondern die Seele von einem Gegenstand zum anderen eilen lässt, also nur zu ihrer Zerstreuung dient, sie aber nicht ausfüllt und fesselt. In diesem Zustand bringt man allem, was Vergnügen verspricht, keine Begeisterung entgegen, sondern nur Abgestumpftheit. In diesem Strom von Moden, Launen und Zerstreuung, von denen keine dauert und die sich alle gegenseitig aufheben, verliert die Seele sogar die Fähigkeit zu genießen und vermag deshalb das Große und das Schöne ebenso wenig zu empfinden wie hervorzubringen. Die politischen und militärischen Talente verfallen allmählich, wie die Philosophie, die Beredsamkeit und alle nachahmenden Künste. Leichtsinnige Menschen, die nur genießen wollen, haben das Schöne ausgekostet und suchen das Außergewöhnliche. Dabei bekommen die Ideen über die Vollkommenheit etwas Ungewisses, Gesuchtes, Albernes. Kleinmütige, die vom Großen und Starken erschreckt und gedemütigt werden, ziehen das Kleine, das Spaßige, das Lächerliche, das Gekünstelte vor. Am meisten werden nun die Talente gefördert, die der Lasterhaftigkeit und Geschmacklosigkeit schmeicheln. Und sie vollenden die allgemeine Auflösung, die nicht durch den Luxus herbeigeführt worden ist, sondern den Luxus und die Sitten verdorben hat. Gott, dessen Vorsehung täglich an der Sorbonne neu bewiesen wird, hat unter anderem dafür Sorge getragen, dass alle Erbprinzen, die zu Besuch nach Paris kommen, das Refugium Denis Diderots, des sogenannten Philosophen, besuchen konnten. Wie erinnerlich empfing dieser kürzlich den Besuch des Erbprinzen von Braunschweig Wolfenbüttel. Bald wird er einen ähnlichen Besuch des Erbprinzen von Sachsen-Gotha empfangen, schrieb am 15. Dezember 1768 der deutschstämmige Herausgeber der Correspondance littéraire Melchior Grimm. In der Tat wollte jeder aristokratische Paris-Besucher und aufgeklärte Diderot-Leser, darunter Königin Ulrike Luise von Schweden, Friedrich II. Von Preußen, die Zarin Katharina II., den Herausgeber der Enzyklopädie und eloquenten Philosophen kennenlernen. Nach einer von ihm selbst verfassten, kurios köstlichen Anekdote empfing Diderot seine Gäste in der ärmlich eingerichteten Dachwohnung in der Rue Taranne in seinem alten Schlafrock und mit der Nachtmütze in der Hand. 20 Jahre lang hat sich der Philosoph dem Mammutprojekt Enzyklopädie gewidmet, das den Pariser Verlegern höchste Umsätze bescherte, während er mit einem mittelmäßigen Salär auskommen musste. Der zügellose Luxus zerstört sich selbst, erschöpft seine Quellen, legt seine Kanäle trocken. Die Müßigen, die unverzüglich von einem Luxusgegenstand zum anderen kommen wollen, suchen in allen Weltteilen neue Erzeugnisse und Gewerbe. Die Erzeugnisse der eigenen Nation kommen also aus der Mode, und die Handwerker werden dadurch entmutigt. Ägypten, die Küsten Afrikas, Griechenland, Syrien und Spanien dienten dem Luxus der Römer unter den ersten Kaisern, genügten ihm aber nicht. Die Verbreitung der maßlosen Verschwendungssucht in allen Klassen der Staatsbürger treibt die Handwerker dazu, einen übermäßigen Preis für ihre Erzeugnisse zu fordern. Sie sind übrigens ganz abgesehen von dieser Verschwendungssucht geradezu genötigt, die Preise zu steigern, weil sie in großen Städten wohnen und weil in wohlhabenden Städten die notwendigen Waren nie billig sind. Ärmere Nationen, deren Sitten einfacher sind, stellen bald die gleichen Gegenstände her und werden sie schneller los, weil sie diese Gegenstände billiger abgeben. Das eigene Gewerbe, auch das Luxusgewerbe, geht zurück, die Macht der Nation nimmt ab, ihre Städte verlieren an Bevölkerung, ihr Reichtum wandert ins Ausland, und gewöhnlich bleibt einer solchen Nation nichts anderes übrig als Erschlaffung, Entkräftung und Versklavung. Nachdem wir festgestellt haben, wie der Charakter einer Nation ist, wenn gewisse Missbräuche in der Regierung herrschen und dass die Laster dieser Nation weniger vom Luxus herrühren als von diesen Missbräuchen, wollen wir untersuchen, wie der nationale Geist eines Volkes sein muss, wenn es in seinem Land alle möglichen Gegenstände des größten Luxus anhäuft, gleichzeitig aber von einer weisen und starken, auf die Erhaltung des wahren Reichtums des Staates und der sittenbedachten Regierung zur Ordnung angehalten wird. Reichtum und Gesittung sind die Frucht des Wohlstandes der großen Menge und insbesondere die Frucht der äußersten Aufmerksamkeit, die eine Regierung darauf verwendet, alle Tätigkeiten zum allgemeinen Wohl zu lenken, ohne Rücksicht auf Klassen und Privatpersonen, um sich so in den Augen der Öffentlichkeit unaufhörlich durch den Beweis solcher guter Intentionen auszuzeichnen. Überall, wird die große Menge aber von den Landbewohnern, den Bauern gebildet oder soll von diesen gebildet werden. Wollen sie im Wohlstand leben, so müssen sie fleißig sein. Wenn sie fleißig sein sollen, müssen sie Aussicht darauf haben, dass ihnen ihre Arbeit ein angenehmes Dasein verschaffen wird. Sie müssen auch den Wunsch nach einem solchen Dasein haben. Entmutigte Völker begnügen sich mit dem Allernotwendigsten, ebenso willig wie die Bewohner jener fruchtbaren Gegenden, in denen die Natur alles verschenkt und doch gleichzeitig alles verfällt, wenn der Gesetzgeber es nicht versteht, die Eitelkeit zu wecken und eben dadurch ein wenig Luxus einzuführen. In den Dörfern, den kleinsten Weilern, muss es Manufakturen für die Herstellung von Werkzeugen, Geräten, Stoffen usw. geben, soweit sie für den Lebensunterhalt und die grobe Bekleidung der Landbewohner notwendig sind. Denn solche Manufakturen werden ebenfalls den Wohlstand der Bevölkerung heben. Sobald die Landbewohner gut behandelt werden, nimmt unter ihnen die Zahl der Grundbesitzer unmerklich zu. Man sieht, wie die Kluft zwischen Arm und Reich geringer wird und das entwürdigende Abhängigkeitsverhältnis des Armen zum Reichen aufhört. Deshalb hat eine solche Bevölkerung erhabene Gesinnung, Mut, Seelenstärke, Körperkraft, Vaterlandsliebe und hegt Gefühle der Hochachtung und Anhänglichkeit für die Richter, den Fürsten, die Ordnung und die Gesetze, denen sie ihr Wohl und ihre Ruhe verdankt. Sie zittert weniger vor ihrem Herrn, als sie um ihr Gewissen und den Verlust ihrer Güter, ihrer Ehre und ihres Friedens bangt. Sie wird ihre Arbeit den Reichen teuer verkaufen. Und man wird nicht erleben, dass der Sohn des ehrbaren Landmanns den edlen Beruf seiner Väter so leicht aufgibt, um sich durch die Livree und die Verachtung des Reichen schänden zu lassen. Wenn man jene ausschließlichen Privilegien, von denen ich gesprochen habe, nicht gewährt hat, wenn das Finanzsystem nicht zur Anhäufung des Reichtums beiträgt, wenn die Regierung nicht die Bestechung der Großen begünstigt, dann werden nicht mehr so viele Wohlhabende an die Hauptstadt gefesselt sein und diejenigen, die an sie gefesselt sind, nicht mehr dem Müßiggang frönen. Es wird kaum große Vermögen und keine schnell errafften Vermögen geben. Da die Mittel, sich zu bereichern, nun unter eine größere Zahl von Staatsbürgern verteilt sind, ist für eine natürliche Verteilung des Reichtums gesorgt. Tiefste Armut und höchster Reichtum sind gleich selten. Wenn die an Arbeit gewöhnten Menschen langsam, Schritt für Schritt, zu einem großen Vermögen gelangt sind, so behalten sie die Lust an der Arbeit. Kurze Vergnügen verschaffen ihnen Erholung, weil sie schon in der Arbeit selbst Genuss finden und weil sie bei unermüdlicher Tätigkeit und bei Ersparung eines kleinen Vermögens rechtzeitig Liebe zur Ordnung und Mäßigkeit in Vergnügen schätzen gelernt haben. Wenn die Menschen auf ehrliche Weise zu Vermögen gelangt sind, so bewahren sie ihre Ehrlichkeit. Bewahren sie auch jene Selbstachtung, die nicht zulässt, dass man sich tausenderlei verrückten Launen hingibt. Hat jemand bei der Erwerbung seines Reichtums seinen Mitbürgern genützt, indem er dem Staat neue Geldmittel zuführte oder einen nützlichen Zweig des Gewerbes zur Blüte brachte, so weiß er, dass man ihn um sein Vermögen nicht beneidet, sondern ihn vielmehr deshalb ehrt. Er rechnet also auf die Hochachtung und das Wohlwollen seiner Mitbürger und will sich beides bewahren. Unter der Stadtbevölkerung, zum Teil auch unter der Landbevölkerung, kommt ein gewisses Verlangen nach Bequemlichkeit und statthaftem Luxus auf. Allerdings immer im Hinblick auf den Nutzen, und die Liebe zu solchem Luxus entartet nie zu tollem Wetteifer. Alle Stände erkennen den Wert der schönen Künste und genießen sie. Aber hier führen die schönen Künste den Geist der Staatsbürger wieder zu patriotischen Gefühlen und echten Tugenden. Sie bedeuten für den Staatsbürger nicht nur Gegenstände der Zerstreuung, sondern auch Lehren und Vorbilder. Aus Diderots Enzyklopädie hören wir den Artikel über Luxus. Wenn irgendein Dichter einmal die Weichheit und die Sinnenlust besingt, so werden seine Verse zu geflügelten Worten, die ein glückliches Volk nur in Augenblicken einer vorübergehenden Trunkenheit gebraucht, ohne sich dadurch von seinen Beschäftigungen und seinen Pflichten ablenken zu lassen. Die Beredsamkeit gewinnt an Gehalt bei einem gut regierten Volk. Mit ihrer Zauberkraft könnte sie patriotische Gefühle in Momenten, da sie am Erlöschen wären, wieder entflammen. Die Philosophie, die sich mit der Natur des Menschen, mit der Politik und mit den guten Sitten beschäftigt, verbreitet mit Eifer nützliche Kenntnisse in allen Zweigen der Verwaltung, klärt über die wesentlichen Pflichten auf und zeigt den Gesellschaften ihre festen Grundlagen, die nur der Irrtum hätte erschüttern können. Wecken wir in unseren Herzen wieder die Liebe zum Vaterland, zur Ordnung, zu den Gesetzen. Dann werden sich die schönen Künste nicht mehr im Dienst des Aberglaubens und der Freigeisterei entwürdigen, sondern Gegenstände von Nutzen für die Gesittung wählen und sie großartig und edel gestalten. Wird die Verwendung des Reichtums durch den patriotischen Geist bestimmt, so lässt sie sich nicht von niedrigen persönlichen Interessen und falschen oder albernen Genüssen beschränken. Dann steht der Luxus nicht im Widerspruch zu den Pflichten eines Vaters, eines Gatten, eines Freundes, eines Menschen. Der Anblick eines armen Liebespaars, dem ein Reicher vor kurzem die Heirat ermöglicht hat, bereitet ihm in dem Moment, da er dieses Paar zufrieden an der Tür seines Häuschens stehen sieht, gewiss eine tiefere, reinere und dauerhaftere Freude als der Anblick einer in seinem Garten aufgestellten Gruppe der Salamakis und des Hermaphroditos. Ich glaube nicht, dass in einem gut verwalteten Staat, in dem die Vaterlandsliebe herrscht, die schönsten chinesischen Porzellanfiguren ihre Besitzer so glücklich machen könnten, wie es ein Staatsbürger ist, nachdem er freiwillig etwas für die Ausbesserung einer öffentlichen Straße gespendet hat. Die Ausartung des Luxus besteht nicht in der Menge seiner Gegenstände und seiner Mittel. In England artet der Luxus nur selten aus, obwohl es in diesem Land allerlei Vergnügen gibt, mit denen das Gewerbe die Natur bereichern kann, und viele reiche Privatleute, die sich solche Vergnügen leisten. Der Luxus artet immer aus, wenn die Privatleute ihrer Prunksucht, ihrer Bequemlichkeit und ihren Launen die eigenen Pflichten oder die Interessen der Nation opfern. Doch werden die Privatpersonen zu solchen Ausschreitungen nur durch Schwächen in der Staatsverfassung oder durch Fehler in der Verwaltung verleitet. Es kommt dabei nicht darauf an, ob die Völker reich oder arm, aufgeklärt oder barbarisch sind. Wenn man in ihnen weder die Vaterlandsliebe noch die nützlichen Leidenschaften nährt, werden die Sitten verdorben. Der Luxus nimmt dann denselben Charakter an wie die Sitten. Schwäche, Trägheit, Ohnmacht, Mutlosigkeit herrschen im Volk. Da der Wunsch, sich zu bereichern, und der Wunsch, den Reichtum zu genießen, in der Natur des Menschen liegen, seit er in der Gesellschaft lebt, da diese Wünsche die großen Gesellschaften erhalten, bereichern und beleben, da der Luxus ein Glück ist und von sich aus kein Unglück anrichtet, so darf man weder als Philosoph noch als Herrscher den Luxus als solchen angreifen. Der Herrscher kann den Missbrauch des Luxus und das Übermaß, das er vielleicht schon erreicht hat, leicht beseitigen, wenn er in der Verwaltung oder in der Verfassung jene Mängel oder Fehler verbessert, die zu diesem Übermaß oder diesem Missbrauch geführt haben. Wenn sich in einem Land der Reichtum in der Hauptstadt angehäuft hätte, wenn er sich dort nur auf eine kleine Anzahl von Staatsbürgern verteilte, in deren Häusern zweifellos der größte Luxus herrschte, so wäre es großer Unsinn, die Wohlhabenden plötzlich vor die Notwendigkeit zu stellen, ihren Luxus zu verringern. Man würde damit die Kanäle schließen, durch die der Reichtum vom Reichen zum Armen zurückfließen kann, und würde unzählige Staatsbürger, die vom Luxus leben, zur Verzweiflung bringen. Oder jene Staatsbürger, die als Handwerker weniger mit ihrem Vaterland verbunden sind als die Landwirtschaft, würden in Scharen auswandern. Bei einem so ausgedehnten Handel, einem so umfassenden Gewerbe und einer solchen Vielzahl von vervollkommneten Künsten darf man sich heute nicht mehr der Hoffnung hingeben, Europa zu der früheren Einfachheit zurückzuführen. Das hieße, Europa in Ohnmacht und Barbarei zurückversetzen. An anderer Stelle werde ich beweisen, wie viel der Luxus zum Glück der Menschheit beiträgt. Doch hoffe ich, dass aus diesem Artikel hervorgeht, warum der Luxus zur Größe und Stärke der Staaten beiträgt und warum man ihn fördern, läutern und lenken muss. Es gibt nur eine Art Luxusverbot, das nicht unsinnig ist, nämlich das Gesetz, das einer Luxusbranche, die ihre Waren aus dem Ausland bezieht, oder einer Luxusbranche, die einen Gewerbezweig auf Kosten verschiedener anderer zu sehr begünstigt, hohe Abgaben auferlegt. Es gibt allerdings Zeiten, in denen auch dieses Gesetz gefährlich werden könnte. Kein anderes Luxusverbot kann von irgendwelchem Nutzen sein. Bei allzu ungleicher Verteilung des Reichtums, bei Müßiggang unter den Reichen und bei Abtötung des patriotischen Geistes wird der Luxus unaufhörlich von dem einen Missbrauch in den anderen fallen. Wenn man ihm eines seiner Mittel nimmt, so ersetzt er es durch ein anderes, das dem allgemeinen Wohl ebenso sehr widerspricht. Fürsten, welche die eigentlichen Ursachen der Veränderung der Sitten nicht erkannten, ließen ihren Zorn bald an dem einen Luxusgegenstand, bald an dem anderen aus. Annehmlichkeiten, Erfindungen, schöne Künste, Philosophie, alles wurde der Reihe nach von den römischen und griechischen Kaisern verboten. Keiner von ihnen wollte einsehen, dass der Luxus nicht die Sitten bestimmte, sondern umgekehrt ihren Charakter und den Charakter der Regierung annahm. Die erste Maßnahme, um den Luxus einzuschränken und das Gleichgewicht der Reichtümer wiederherzustellen, ist die Entlastung der Landbevölkerung. Ein Fürst unserer Zeit hat meiner Ansicht nach einen sehr großen Fehler gemacht, als er den Landleuten verbot, sich in den Städten niederzulassen. Nur indem man ihnen ihren Stand angenehm macht, kann man ihnen diesen Stand notwendig machen. Und dann kann man auch ohne Bedenken den überflüssigen Handwerkern des Luxusgewerbes einige Abgaben auferlegen, damit sie wieder aufs Land ziehen. Nur allmählich und nur dadurch, dass man die Beamten zwingt, sich um die Pflichten zu kümmern, die sie hinaus in die Provinzen rufen, darf man die Zahl der Bewohner der Hauptstadt verringern. Wenn es nötig ist, die Reichen voneinander zu trennen, muss man den Reichtum teilen. Aber ich schlage keine Agrargesetze, keine neue Güterverteilung, keine Gewaltmittel vor. Es soll keine ausschließlichen Privilegien mehr für gewisse Manufakturen und gewisse Handelszweige geben. Die Finanzgeschäfte sollen weniger einträglich sein. Ämter und Pfründe sollen nicht immer wieder auf dieselben Köpfe regnen. Müßiggang soll durch öffentliche Missbilligung oder durch Entzug der Ämter bestraft werden. Dann wird man, ohne den Luxus als solchen anzugreifen, ja, ohne die Reichen zu sehr zu behelligen, wohl beobachten können, wie sich der Reichtum unmerklich besser verteilt und zunimmt, wie der Luxus in demselben Maße zunimmt und sich besser verteilt, wie also alles wieder in Ordnung kommt. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Wahrheiten, die in diesem Artikel enthalten sind, ausführlicher behandelt werden müssten. Doch habe ich alles kurz zusammengefasst, weil ich einen Artikel und kein Buch schreibe. Das war der Artikel über Luxus, aus der Enzyklopädie herausgegeben von Denis Diderot, übersetzt von Theodor Lücke, erschienen im Aufbau Verlag. Der Sprecher war Gerd Heidenreich. Die Radiotexte gibt es auch als Podcast. Damit Sie keine Sendung verpassen, abonnieren Sie unsere Lesungen einfach und schnell unter Bayern 2 Podcast. In der kommenden Woche werden wir Texte des italienischen Schriftstellers Claudio Magris vorstellen, der uns auch seine Lieblingsbücher verraten wird. Wir erwarten Sie. Alles Gute. Ihr Antonio Pellegrino.